Heute Abend geh ich aus, ich muss hier endlich raus. Mir fällt schon die Decke auf den Kopf. Ich geh in die Diskothek, bestell nen Whisky pur. Da sah ich dich an der Theke stehen. Oh, sing die Tanz mit mir. Heute bleib ich die ganze Nacht bei dir. Sing die Tanz mit mir. Denn so schön wie heute wird's niemals mehr. Diese Nacht nie vorbei. Rock'n'Roll und Disco Beat, alles tanzen wir. Diese Abend dürfte nie vergehen. Wenn wir zwei im Rhythmus fliegen, fliegt mit uns die Zeit. Und alle Uhren bleiben für uns stehen. Oh, sing die Tanz mit mir. Heute bleib ich die ganze Nacht bei dir. Sing die Tanz mit mir. So schön wie heute wird's niemals mehr. Oh, sing die Tanz mit mir. Heute bleib ich die ganze Nacht bei dir. Oh, sing die Tanz mit mir. Oh, sing die Tanz mit mir. Denn so schön wie heute wird's niemals mehr. Für uns zwei geht diese Nacht.